Zitat: Die AfD besitzt auch hinsichtlich der Außenpolitik ein Alleinstellungsmerkmal. Nur wir fechten für deutsche Interessen und treten zugleich auch genau darum grundsätzlich für eine Politik des außenpolitischen Ausgleichs ein. Zitat Ende. Da stört offenbar das Mitgefühl ihres Parteifreundes Braun für die unterdrückten Frauen im Iran. Beckamp sucht die direkte Nähe zu den Vertretern des Mullah-Regimes. Die Welt beschrieb am 17. November 2022, wie der AfD-Abgeordnete Beckamp Anfang Juli die iranische Botschaft in Berlin besuchte und als Gastgeschenk eine 100 Jahre alte Karte Persiens überreichte. Am 20. Juli 2022 stellte Beckamp zusammen mit anderen AfD-Abgeordneten eine kleine Anfrage im Bundestag über die Rolle des Iran als Gaslieferant und Ölförderer. Die AfD-Anfrage preist das Potenzial des Iran als Gasförderer und fragt die Bundesregierung, ob sie Kenntnis darüber besitze. Dem anderen Iran-Freund in der AfD, Eugen Schmidt, begegneten wir schon im Abschnitt über die Russlandnähe der Partei. Er zeigte sich, wie erwähnt, im Bundestag wenige Tage vor Beginn des Angriffskriegs am 19. Februar 2022 noch vom Friedenswillen des Kremls überzeugt. Will Russland Krieg? Fragte Schmidt das Plenum und gab auch gleich die Antwort: sicher nicht. Nach dem Überfall trat der AfD-Bundestagsabgeordnete Schmidt dann in der Politshow des russischen Kriegspropagandisten Wladimir Solowjow auf. Schmidt ist offenbar nicht nur Russland nah, er blinkt auch in Richtung Teheran. Die Iran-Liebe ist in der AfD allerdings nicht unumstritten. Neben Braun zeigte sich auch Beatrix von Storch empört. Der islamische Terrorstaat Iran steht für alles, was wir bekämpfen, zitiert die Welt die Vize-Fraktionsvorsitzende am 17. November 2022. Das sei Konsens in der AfD. Das Buch von Maximilian Krah spricht da eine andere Sprache. In Politik von Rechts ein Manifest feiert der AfDler aus Sachsen sogar die islamische Revolution. Zitat: Der erste Rückschlag für die westliche Dominanz und zugleich das erste Erwachen eines nicht-westlichen Modells war 1978 die islamische Revolution des Ayatollah Khomeini im Iran, die sich explizit gegen die Verwestlichung des Landes durch Schah Reza Pahlavi richtete. Zitat Ende. Das war ganz im Sinne Krahs, Seite 116, Zitat: Ein mental konservativer Denkender wird immer die eigene Tradition fortsetzen wollen, nicht die fremde Tradition. Das sollte spätestens mit der islamischen Revolution im Iran 1978-79 unbestritten sein. Der Westen gewinnt in den nicht-westlichen Ländern exakt jene Menschen, die mit den lokalen Traditionen hadern, vielleicht weil sie politisch links ticken, einer sexuellen Minderheit angehören oder sonst wie am Rande der traditionellen Gesellschaften stehen. Zitat Ende.